Bald darauf wurde Petrosino beim Spaziergang durch Rom von zwei New Yorker Journalisten erkannt. Später, in Palermo, traf er vor dem Postamt zufällig einen alten Freund der Familie namens Gianfara. Während sie plauderten, fiel Petrosino ein Passant auf. »Den habe ich doch schon mal gesehen«, murmelte er. »Den kenne ich.« Gianfara drehte sich um und sah einen schlecht gekleideten Fremden, der sie offenbar beobachtete, selbst jedoch nicht gesehen werden wollte. Petrosino strich sich übers Gesicht, als wollte er sich einen Schleier vom Gedächtnis wischen. Der Freund wandte ein, Petrosino kenne schließlich tausende Leute, weshalb es unvermeidlich war, einem oder zweien davon in Palermo zu begegnen. Doch der Detective wirkte äußerst perplex und besorgt. Petrosino und sein Freund sahen zu, wie der Mann in aller Ruhe vorbeiging, dann betraten sie das Postamt, um ein Telegramm abzusetzen. Später beim Abendessen war der Detective still, doch irgendwann gestand er Gianfara: »Hier bin ich mutterseelenallein. Ich kenne niemanden und habe keine Freunde. In New York ist das ganz anders. An jeder Straßenecke habe ich Freunde und Kollegen und Polizisten, die mir im Notfall helfen.« »Die italienischen Städte sind sicherer als New York«, protestierte Gianfara lächelnd. Doch Petrosino ließ sich nicht trösten. Leise wie zu sich selbst sagte er: »Ich gebe $1,000 dafür, zu erfahren, wo er wohnt. Und dann? Aber ich muss weiter. Und was passiert, passiert eben.« Petrosino fühlte sich beobachtet und machte sich wegen einer Person besonders große Sorgen. Wer diese Person war, verriet er nicht, doch er hatte ein ungutes Gefühl. In Italien gab es Dutzende, wenn nicht hunderte Männer und auch ein paar Frauen, die Vendetta gegen ihn geschworen hatten. Selbst der sizilianische Polizeipräsident räumte das ein. »Man musste den Namen Petrosino nur erwähnen«, sagte er später, »schon hörte man Rache schwüre.« In Italien verliert Petrosino täglich an Kontur. In New York trat er Mördern eiskalt gegenüber. In Italien wirkt er konfus. In New York hatte er ein fotografisches Gedächtnis. In Italien kann er ein bekanntes Gesicht nicht einordnen. Es ist, als kröche nach und nach ein düsterer Schatten über diese italienischen Momentaufnahmen.